deine Augen und sag mir, wo würdest du jetzt gerne sein? Öffne dein Herz, denn es war zu lange allein. Wir müssen es nur probieren. Am Ende unserer Träume wartet die Liebe auf uns. Am Ende unserer Träume wartet das Leben. Am Ende dieser Nacht wissen wir beide viel mehr. Du bei mir bleiben oder bleibt dein Herz wieder leer? Schließ deine Augen und sag mir, was du gerade fühlst. Öffne dein Herz nur für einen kleinen Moment. Schließ deine Augen und gib morgen danach eine Chance. Es kann so viel passieren. Wir müssen's nur riskieren. Am Ende unserer Träume wartet die Liebe auf uns. Am Ende unserer Träume wartet das Leben. Träume, warte die Liebe auf uns. Am Ende unserer Träume warte das Leben. Am Ende dieser Nacht wissen wir beide viel mehr. Willst du bei mir bleiben oder bleibt dein Herz wieder leer? Herz wieder leer.